Waking up to see that everything is okay. The first time in my life and now it's so great. Slowing down, I look around and I'm so amazed. I think about the little things that make life great. I wouldn't change a thing about it. This is the best feeling. Bruder, hör zu, die Geschichte ist hier wirklich wahr. Das ist Liebe auf den ersten Blick, als sie sich sahen. Lange Rede, kurzer Sinn, es geht um Sarah und um Mark. Die Liebe war ihr Geschenk, das war so wunderbar. Mark war 18, schüchtern, ohne viel Geld in der Tasche. Doch Sarah weiß Latte, solange er lachte. Er holte sie zu Hause mit seiner alten Kiste. Ein Kuss zeigte gleich, wie Mark Sarah vermisste. Kaputtes Autoschott, es interessierte sie nicht. Sarah denkt nicht daran, ob sie sich blamiert oder nicht. Mark war happy und stolz in diesem Moment. Sie sagte, komm, los in ihrem ländlichen Akzent. Sie fuhren in die Stadt, haben sich viel erzählt. Mark hat nur einen Gedanken, der ihn beim Reden quält. Er sagt, ich bin kein Deutscher, wird das ein Problem? Sie sagt, ich steh zu dir, das wirst du schon sehen. Sarah hielt sich an das Versprechen, Mark bespuckte es. Sie sagt ihren Eltern, Mark ist was Besonderes. 2 Jahre waren schnell vorbei und Mark änderte sich. Unter seinen Freunden benahm er sich lächerlich. Mark war jung, dachte nonstop, ihm fehlte was. Sarah traut ihm nicht, fragt, versteckst du was? Er sagt nein, nie im Leben, doch nahm heimlich Drogen. Das war nicht alles, das Schwein hat sich ständig betrogen. Nur belogen, das ohne Reue und Schmerz. Mark hat sich mit der Zeit aus ihren Träumen gesperrt. Was war nur mit ihm los? Er machte ihr was vor. Sarah tag seine Freundin nachts mal hier, mal dort. Doch die Wahrheit kommt raus, Mark hat alles verspielt. Sie schreit und fragt, womit hab ich das verdient, mein Schatz? Ich hab für dich gekocht, habe dich gepflegt. Mein ganzes Leben hat sich leider nur um dich gedreht. Zu spät merkt jetzt Mark, wer Sarah war. Das war nur ein Auf und Ab wie eine Achterbahn. Er kann nie mehr lieben oder sich nie verlieben. Das ist sein letzter Ausweg. Er muss sich jetzt